Als Kind wurde dir gesagt, du sollst sie ehren. Als Kind wurde dir gesagt, du sollst nie stören. Als Kind wurde dir gesagt, was gut sein soll für dich. Hass erfüllt schlug man deinen Körper und ins Gesicht. Gosse bleibt Gosse, große Fresse hast du auch. Eltern gehasst und dein Leben auch. Es gibt so eine Schablone, doch da passest du nicht rein. Und so hast du dich entschieden, ich lebe einfach in den Tag hinein. Als Teenie wurdest du nur angeschrien. Probleme werden gelöst, niemals fliehen. Es hieß, du hast dein Leben in der Hand. Und nachts sprühtest du fuck you an die Wand. Und Freunde zählten, was hab ich, was du. Und zu einer Clique gehörtest du niemals dazu. Und falsche Freunde zeigten, so wird eine Droge gemixt. Freunden Sex, nein, du hast gewichst. Gosse bleibt Gosse, große Fresse hast du auf. Eltern gehasst und dein Leben auch. Es gibt so eine Schablone, doch da passest du nicht rein. Und so hast du dich entschieden, ich lebe einfach in den Tag hinein. Deine Eltern grüßen dich lange schon nicht mehr. Und es gibt Zeiten, da vermisst du sie sehr. Und manchmal lebst du in deiner Welt so ganz allein. Und wenn dir so ist, schlägst irgendjemand den Schädel ein. Im Namen des Volkes erhältst du 20 Jahre. Doch dieses Volk war nie für dich da. Du hast geweint, geschrien und gelacht. Denn dieses Volk hat dich doch erst zu dem gemacht. 4 Jahre später dein Kreuz gestellt. Dir hat einfach nur die Liebe gefehlt. Stranguliert, selbst getötet im eigenen Saft. Seid ihr jetzt zufrieden, habt ihr's endlich geschafft. Gosse bleibt Gosse, doch im Tod sind wir fast alle gleich. Denn nun hast du's wenigstens erreicht. Sie reden nur noch Gutes über dich. Doch die gleichen Leute schlugen dir früher hart ins Gesicht. Als Kind wurde dir gesagt, du sollst sie ehren. Als Kind wurde dir gesagt, du sollst nie stören. Als Kind wurde dir gesagt, was gut sein soll für dich. Doch da, wo du jetzt bist, schlägt dich niemand mehr ins Gesicht.